That's all this is, hey! Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von dem Wolferkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk. Ein Führer. E tem que se fuder, acabou, porra, ideia. Ein Volk, ein Führer.